16. Kapitel. Am Morgen darauf sagte mein Vater, wenn's meine Frau nur wagen will, Bruder Tobi, so sollen sie Trismegistus anziehen und zu uns runterbringen, dabei du und ich frühstücken. Geh er, Obadja, und sag er Susanne, sie soll herkommen. Sie ist eben hinaufgerannt, antwortete Obadja, und seufzt und heult und ringt die Hände, als ob ihr das Herz in Stücke springen sollte. Das wären hübsche 6 Wochen werden, sagte mein Vater und sah meinem Onkel Tobi steif ins Gesicht. Hübsche 6 Wochen werden wir erleben, Bruder Tobi, sagte mein Vater und stemmte seine Arme in die Seiten. Feuer, Wasser, Weiber, Wind, Bruder Tobi. Ist wieder ein Unglück, sagte mein Onkel Tobi. Das ist es ja, rief mein Vater. So viele widersinnige Elemente, die losbrechen und in jedem Winkel des Hauses in Triumph herumfahren. Es fruchtet der Ruhe einer Familie sehr wenig, Bruder Tobi, dass du und ich hier still und ruhig sitzen, derweil ein solcher Sturm über unseren Häuptern pfeift. Und was hat sie denn zu winseln, die Susanna? Sie haben das Kind Tristram getauft, sagte Obadja, und meine Madame hat darüber eben einen historischen Anfall gehabt. Nein, ich kann nichts dafür, sagte Susanne. Ich hab's ihm recht gesagt. Tristram Trismegistus. Mache nur Tee für dich allein, Bruder Tobi, sagte mein Vater und nahm seinen Hut von der Wand, weit entfernt von allen Aufwallungen, die sich ein Leser dabei vorstellen möchte. Er sprach in der sanftesten Modulation und nahm den Hut mit der gelindesten Bewegung herab, die nur jemals die Betrübnis in Harmonie zusammenstimmte. Geh er nach dem Bosselplatz und rufe er Trim, sagte mein Onkel Tobi zu Obadja, sobald mein Vater das Zimmer verließ.